Orakel. Gutachter, Sachverständiger und Co. Problembeschreibung. Bisher haben wir uns hauptsächlich auf Use Cases konzentriert, bei denen Blockchains innerhalb einer Community Vertrauen dezentral kreieren. Wie kommunizieren diese Blockchains jedoch mit ihrer Umwelt? Wenn wir uns zum Beispiel eine Wette über das Wetter noch einmal anschauen und sagen, wenn morgen um 12 Uhr die Sonne scheint, bezahlst du mir 100 Euro. Wenn es bewölkt ist, bezahle ich dir die 100 Euro. Wir können diesen Smart Contract zwar auf einer Blockchain eintragen, doch wie entscheidet die Blockchain-Community dezentral, ob die Sonne scheint oder nicht? Die Blockchain selbst weiß es nicht, außer es gibt eine vertrauenswürdige andere dezentrale Möglichkeit, beispielsweise in Form von 500 Sensoren angeschlossen an die Blockchain. Diese würden dann klar feststellen, ob die Sonne scheint oder eben nicht. Bis eine solche Technologie jedoch funktioniert, stellt sich die berechtigte Frage, wie Information vertrauenslos von einem Bereich außerhalb der Blockchain in die Blockchain eingebracht werden kann. Es geht also darum, wie eine Gemeinschaft, in der niemand die Verantwortung trägt, neue Informationen von außen in die Gemeinschaft integrieren kann, ohne dafür einer einzelnen Partei Vertrauen entgegenbringen zu müssen. Wir haben dieses Problem in vielen Blockchain-Anwendungen bereits angesprochen. Und hier möchte ich ein paar der möglichen Lösungen besprechen. Die derzeit am meisten praktizierte Lösung ist die eines sogenannten Orakels, auch wenn sie noch nicht wirklich in Verwendung ist. Ein Orakel basiert auf einem spieltheoretischen Trick. Man koppelt ein Wahlsystem vom Ausgang der Entscheidung ab. Mehrere Beteiligte votieren dabei im Nachhinein über den Ausgang des Ereignisses, auf das im Vorfeld gewettet wurde. Eine Belohnung gibt es für diejenigen, die bei der Mehrheit der Entscheidung liegen. Wenn wir also das Beispiel der Sonnenwette verwenden, so werden von den 2x100 Euro Wetteinsatz, zum Beispiel 5%, also 10 Euro, für das Orakel aufgewendet. Per Zufall wird durch einen Algorithmus eine Gruppe aus den Blockchain-Teilnehmern ausgewählt, die so klein wie möglich, aber so groß wie nötig ist. Zum Beispiel könnten das in diesem Fall 10 Personen sein. Diese stellen das Orakel dar und ihre Aufgabe ist es, die Wahrheit, so gut es geht, herauszufinden. Im Beispiel also zu eruieren, ob die Sonne geschienen hat oder nicht. Der Zeitpunkt, an dem das Orakel tätig wird, muss so nahe wie möglich am Zeitpunkt liegen, auf den sich die Wette bezieht. Zugleich aber muss dem Orakel auch wirklich genug Zeit für die Messung bzw. die Abgabe seines Votums bleiben. In unserem Fall wäre das beispielsweise eine Stunde vorher. Jeder der zufällig ausgewählten Menschen schaut danach, ob die Sonne scheint oder nicht. Und jeder von ihnen gibt jeweils seine eigene Meinung ab. Was die Mehrheit dann entscheidet, wird als Faktum festgelegt, welches die Blockchain als neue Information annimmt. Damit das Orakel so gut es geht richtig abstimmt, werden die 10 Euro Belohnung auf all jene Orakelmitglieder aufgeteilt, die der Mehrheit angehören. Angenommen, von den 10 Leuten stimmt eine Person gar nicht ab. Und von den anderen 9 sagen 5, die Sonne habe geschienen, und 4, dass es wolkig gewesen sei. Die 5 Leute entsprechen also der Mehrheit und teilen sich die 10 Euro auf, sodass jeder 2 Euro bekommt. Selbstredend dürfen sich die Orakelmitglieder untereinander nicht kennen. Zudem muss die Wahlzeit so knapp wie möglich sein, damit Orakel im Eigeninteresse als Gesamtes versucht, die Wahrheit herauszufinden. Jeder will bei der Mehrheit sein, welche hoffentlich die Wahrheit herausfindet, um dann die Belohnung zu erhalten. Natürlich gibt es an diesem Modell berechtigte Kritik. Die Herausforderungen. Einerseits stellt sich bei Orakeln die Frage, ob Menschen wirklich versuchen, korrekt abzustimmen oder ob sie einfach nur das System auszutricksen versuchen, indem sie unabhängig von der Wahrheit ihr Votum nach dem ausrichten, was die anderen mutmaßlich als Wahrheit anerkennen. Wenn hier jedoch genug Anonymisierung existiert, sollte niemand erraten können, welches Votum andere abgeben. Jeder Teilnehmer muss dann wirklich selbst für die Wahrheit abstimmen. Gibt es zusätzlich noch eine Vielzahl an gleichzeitigen Abstimmungen, zum Beispiel 1000 Orakelaufgaben in jeder Stunde, und bleibt dabei unbekannt, welchem Zweck das jeweilige Orakel dient, so sollte sich hoffentlich jedes Orakelmitglied darauf fokussieren, die Wahrheit auch wirklich herauszufinden. Nur dann besteht die Chance, der Mehrheit anzugehören und die Belohnung schlussendlich zu bekommen. Spieltheoretisch wären Orakel also gerade bei hohen Orakelzahlen konzeptionell möglich. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Mehrheit immer recht hat oder ob nicht eine kleine Gruppe an Experten der Wahrheit weitaus näher kommt. Sieht man sich Aktienmärkte an und vergleicht man die Entscheidungen des Investment-Gurus Warren Buffett, mit denen der Masse. So ist man definitiv besser beraten, sein Geld wie Buffett anzulegen und nicht wie die Masse der Investoren. Ob sich das jedoch bei allen Fragen so verhält oder ob dies nur Expertenfragen betrifft, lässt sich heute nur schwer abschätzen. Eventuell wird sich bei Orakeln jedoch auch ein Expertenkonzept ergeben, bei dem bestimmte Leute entsprechend ihrer Reputation für spezielle Fragen besser geeignet sind als für andere. Die letzte Herausforderung ist die von Dezentralität. Diese ist ja eigentlich erwünscht. Ein Orakel wird jedoch wie andere dezentrale Systeme immer langsamer und teurer sein als ein zentrales System. So wird sich ein Orakel meiner Ansicht nach nicht für kleine, belanglose Dinge durchsetzen, sondern eher für größere, essentielle Fragen, bei denen man sich nicht auf einen unabhängigen Schiedsrichter einigen kann. Es gibt jedoch mehrere Alternativmöglichkeiten. Die erste Alternative bleibt ein zentraler Bestätigungsprozess. Solange genug Vertrauen besteht, geht das ohne weiteres. Eine andere Möglichkeit wäre die Bestätigung des Sachverhalts durch eine ganze Kaskade an kleineren Bestätigungen. Wenn wir in den nächsten Kapiteln über Transparenz-Blockchain sprechen, wird etwa bei der Logistik oder anderen Anwendungsbereichen dieses Konzept noch häufiger vorkommen. Die Idee ist einfach. Es braucht keine zentrale Partei, welche ein ganzes Ereignis bestätigt, sondern vielmehr eine Reihe an vielen unterschiedlichen Parteien, die jeweils einen kleinen Teil des größeren Ganzen bestätigt. Um zum Beispiel einen Hausbrand zu bestätigen, den wir im Versicherungsbeispiel des nächsten Abschnitts besprechen, wird deshalb nicht auf die finale Aussage eines einzelnen Versicherungsgutachters gesetzt, sondern vielmehr eine Bestätigung von der Feuerwehr, von der zuständigen Gemeinde, von einem unabhängigen Sachverständiger und so weiter. Sie alle bestätigen einen Teil des Gesamtereignisses, dass es gebrannt hat, wann die Feuerwehr ausgerückt ist, welche Schäden entstanden sind, etc. Damit ließe sich eine Logik erschaffen, bei der zum Beispiel mindestens 6 von 10 möglichen Parteien zustimmen müssen, damit ein Sachverhalt auch wirklich auf der Blockchain als bestätigt gilt. Zwar existiert dann immer noch eine leichte zentrale Abhängigkeit, es herrscht jedoch mehr Transparenz und eine größere Verteilung als bei einer rein zentralen Alternative. Praxisbeispiele. Inwieweit sich Orakel oder auch transparente Bestätigungsketten als Alternative durchsetzen, bleibt abzuwarten. Dass etwas in der Theorie funktioniert, heißt nämlich noch lange nicht, dass dies in der Praxis ebenfalls so ist. Die Sonnenwette ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil das Prozedere bei einer solchen Anwendung zu langsam, zu teuer und wohl auch zu belanglos ist. Genau dieses Beispiel wird aber oft von Firmen zur Demonstration angeführt, welche in diesem Bereich forschen. Eine wunderbar klingende Lösung für ein gänzlich irrelevantes Problem findet man allerdings häufig im Blockchain-Bereich. Die Zukunft wird jedoch definitiv eine direkte Blockchain-Interoperabilität bringen, bei der Orakel irgendwann gar nicht mehr gebraucht werden. Denn Blockchains können dann direkt miteinander kommunizieren. Trotzdem würde ich Orakel als Lösungsansatz auf keinen Fall komplett abschreiben. Gerade bei größeren Konsensusproblemen können sie als optimale dezentrale Lösung eingesetzt werden.